Hören und Schreiben. Sie hören eine telefonische Mitteilung. Informieren Sie Ihre Kollegin. Notieren Sie die Informationen auf dem Antwortbogen. Sie hören die Mitteilung einmal. Guten Tag, Weißler vom Hausmeisterservice Volt. Wir haben Ihre Mail erhalten und ich bitte Sie, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Aufgrund der aktuellen Grippewelle hatten wir mit mehreren Ausfällen im Team zu kämpfen und konnten einiges nicht wie gewohnt zeitnah erledigen. Den Normalbetrieb werden wir aber ab Donnerstag wieder aufnehmen können. Ich sehe, dass bei Ihnen in den Büros noch ein Türschlossdefekt gemeldet ist. Können Sie mir bitte mitteilen, welche Tür genau das ist? Bitte auch mit Gebäude- und Stockwerkangabe, dann wird heute noch jemand kommen. Übrigens haben wir eine neue Kollegin in der Buchhaltung, Frau Hansen, die sich zukünftig um die Abrechnungen kümmern wird. Bei Schadensmeldungen melden Sie sich aber gern direkt bei mir. Noch einmal, mein Name ist Weißler. W-E-I-S-L-E-R. Und meine Nummer ist 0-25-3-940-7. Durchwahl 16. Vielen Dank. Ende des Tests Hören und Schreiben.